Niemandsland, hallo. Eine neue Sendung beginnt. Auf 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. Jahre Contrabanda FM. Es gab ein großes Pressefest unseres Radiosenders am vergangenen Sonntag, dem 2. Mai. 30 Jahre waren zu feiern bzw. nachzufeiern. Die große Feier im Covid-Jahr 2020 musste aus gesundheitspolitischen und technischen und sanitären Gründen ja leider ausfallen. Aber wir haben das nachgeholt, gebührend. Zuerst waren wir alle ziemlich skeptisch. Ein Riesenfest, ein Pressefest mitten in Pandemiezeiten. Geht das? Ist das legal? Ist das erlaubt? Ist das ethisch vertretbar? Ist das sanitär durchzuführen? Aber dann war es soweit. Am Sonntag, dem 2. Mai, um Punkt 12 Uhr am Mittag, ging es los. Wurden die Pforten geöffnet. Der Ort hätte kein besserer sein können. Das Ateneo des Nobaris, oben im Nobaris. Das Wetter spielte auch mit. Ein herrlicher Sonnenschein, Temperaturen, die recht frühlingshaft waren. Und so konnte so gut wie alles gesellige Beisammensein draußen auf dem großen Hof vor dem Gebäude des Ateneo stattfinden. Also der Ausschank, das Essen, die DJ-Musik, sogar Merchandising-Stände mit den wunderbaren Tassen von Contrabanda FM und den T-Shirts von Contrabanda und natürlich auch T-Shirts von einzelnen Sendungen gab es da zu erstehen zu einem Soli-Preis. Es gab auch genug Platz, es war gut gelüftet, es war alles Covid-frei, soweit das überhaupt ging. Etwa nach meinen Schätzungen 250 bis 300 Leute kamen im Laufe des Tages zusammen. Vielleicht waren es sogar mehr. Gut besucht war also das Contrabanda-Pressefest. Und es lief ab unter wirklich, ich wiederhole nochmal, strengen Covid-Schutzmaßnahmen. Es gab 3 Konzerte im großen Saal des Ateneo. Da war die Gruppe Schukarie. Umwerfend, 3 Balkanfrauen. Ich werde nachher ein paar Kostproben ihrer Musik geben. Los artistas a Radio Contrabanda, que está celebrando pues un aniversario que es de talla también, 30 años de tu vida. Muchas felicidades, Contrabanda. Contrabanda, Contrabanda. Bienvenido a la Baris. Ferner war da das freche Mundwerk und die flotte Gitarre des Liedermachers El Sobrino del Diablo mit seinem Power-Trio. Ein alter Bekannter in Contrabanda FM, der Neffe des Teufels. Ein Liedermacher spanischer und katalanischer Zunge. Dann eine Gruppe, die hieß, beziehungsweise die heißt Meconio. Die gab es um 16.30 Uhr zu hören im großen Saal des Ateneo. Sehr wichtig, dass Contrabanda in diesen Zeiten einmal des Covid, der Pandemie, Flagge zeigen konnte, kulturelle und auch soziale Flagge. Wir wurden gesehen, wir wurden gehört. La Mosca TV, der freie Fernsehsender, war auch da und hat das Ganze gefilmt, aufgenommen und dann über den Fernsehsender gebracht. Es wurden Interviews gemacht in dem großen Tanzsaal des Ateneo. Alles sehr luftig und sehr locker, die Fenster waren auf, die Leute saßen in genügendem Abstand und die DJs bzw. das Mischpult war bestimmt 7 Meter weg von den ganzen Leuten. Also, alles ist wunderbar gelaufen. Um Punkt 5 mussten wir dann die Tische wegräumen draußen. Bis 5 Uhr durften wir den Ausschank betreiben. Dann wurde ganz schnell alles zusammengepackt. Stühle weg, Tische weg. Aber die Leute standen noch beisammen. Die Leute tanzten im Freien dann in genügendem Abstand zu den Rhythmen des DJ Shabby Apache, Frau DJ Sara, DJ Steven und verschiedene andere Kontrabandisten haben da ihre Musik aufgelegt. Und jetzt beginne ich den Routineteil unseres Niemandslandes. Wir befinden uns in der Woche vom Montag, dem 3. Mai bis Montag, dem 10. Mai. Niemandsland begrüßt Sie zu einer neuen Sendung. Das wunderbare Jazzstück, das wir gerade hören, heißt Empty Pockets und ist von Herbie Hancock, Taken Off, von dem Album Taken Off. Freddie Hubbard an der Trompete, Dexter Gordon am Tenorsaxophon, Herbie Hancock am Piano, Butch Warren am Bass und Billy Higgins an den Drums. Das sind Aufnahmen live aus Eaglewood Cliffs, New Jersey, am 28. Mai 1962 aufgenommen. Ich habe das Album vor wenigen Tagen entdeckt in einem stadtbekannten Plattenladen zu einem herrlichen Preis, digital remastered, und ja, ich habe es mir direkt gekauft. Und hier habt ihr es. Herbie Hancock, Taken Off. Doch kommen wir zu unserem deutschsprachigen und deutschmusikalischen Programm. Beginnen wir den musikalischen Teil der Sendung mit einem Lied, einem Live-Lied von einer alten Bekannten, die aber wirklich, wenn man sie hört, einem das Herz erwärmt. Ja, wer mag das wohl sein? Hören Sie selbst. Trentains de Radio Lliure a Barcelona. Trentains contrabanda FM 91.4. Una veu lliure en un món poc lliure. Terra de ningú ni mans d'art. In meinem Leben bin ich oft geflohen, bin ich tief gefallen und manchmal auch ertrunken. Ich hab gewonnen und ich hab verloren und ich bin gestorben und wieder neu geboren. Und ich hab gegeben und ich hab genommen und wir haben uns gefunden und wir sind so weit gekommen. Ich bin mir nah und immer wieder fern und das hat was von Alleinsein. Und dass mich keiner kennt. Ich will nicht arm sein und Geld macht mich nicht reich. Und manchmal ist Leben schwer, doch meistens find ich's leicht. Ich hab geweint und ich hab gelacht und endlich rausgefunden, was mich schöner macht. Und ich hab getrunken und ich hab geraucht und ich hab meine Kräfte komplett aufgebraucht. Und wenn ich wieder auf die Beine komme, dann ist immer wieder Leben. Und dann ist immer wieder Sonne. Und hier bist du als meine Hand und Glas, weil du mich besser kennst als ich. Ich bin verliebt in dich, mein Leben will ich mir nicht vorstellen ohne dich. In meinem Leben bin ich oft geflogen. Ich hab auch schon gelogen und dich und mich betrogen. Ich hab geliebt und war davon betrunken. Ich flog hinauf zum Himmel und bin ganz tief gesunken. Ich lass mich hängen und steh dann wieder auf. Und ich leb so gesund und Drogen nehm ich auf. Und ich zähl die Jahre und ich zähl sie nicht. Ich steh im Dunkeln und ich mag das Licht. Und hier bist du, Held. Ich bin verliebt in dich, mein Leben will ich mir nicht vorstellen ohne dich. Ich liebe manche Menschen und manche lieben mich und die, die mich nicht lieben, ich nicht. Und ich liebe meine Kinder und ich liebe dich. Und manchmal fühle ich gar nichts, dann fühle ich nicht mal mich. Ich wünsch mir Frieden und Gelassenheit, ein Herz, das immer warm ist. Ich bin noch nicht so weit und Freiheit tut mir gut und ich tu mir manchmal weh. Ich fühl mich stark, auch wenn ich gerade nicht so gerade steh. Meine Angst vorm Sterben verwandelt sich in Luft. Das löst sich langsam auf, weil mich das Leben ruft. Und hier bist du, hältst meine Hand und Last, weil du mich besser kennst als ich. Ich bin verliebt in dich, mein Leben will ich mir nicht vorstellen ohne dich. Mit dir will ich frei sein und ich folge dir und du nimmst immer auf von mir. Ich bin verliebt in dieses Leben und ich bleib noch mal so lange hier bei dir. Schöne Stimme, schönes Lied. Nena live. Milva ist tot. Die Milva ist tot. Im Niemandsland hängen die Fahnen auf Halbmast. Wir trauern um diese große Diva. Nicht nur des politischen Songs, sondern jeden Songs. Stets mit voller Stimmwucht und mitunter großem Gefühl sang sie Songs von Bertolt Brecht, kühnen Partisanen und anderen, nicht immer guten Lieddichtern. Unter dem Namen Maria Ilva Biolcati war sie unweit der Mündung des Flusses Po aufgewachsen. Die Mutter arbeitete als Schneiderin, der Vater als Fischhändler. Nach ersten Schallplattenveröffentlichungen holte sie der damals schon berühmte Regisseur Giorgio Strehler in den 70er Jahren an das Piccolo Teatro nach Mailand. Für ihre Kunst, der stolz auftrumpfenden Leidenschaft, für ihre rote Haarmähne und ihre Stimme wurde Milva bald auch von einem großen deutschsprachigen Publikum verehrt. Ihr Album Milva Canta Brecht wurde Anfang der 70er ein großer Erfolg. Der Regisseur Peter Broek holte sie 1984 an sein damaliges Theater nach Paris. Der deutsche Filmemacher Wim Wenders zeigte sie 1987 in seinem Welterfolg Der Himmel über Berlin. Legendär wurde nicht nur ihre Sangeskunst, sondern auch ihr Beharrungsvermögen. 15 Mal trat Milva beim bekannten italienischen Schlagerfestival in Sanremo auf. Gewonnen hat sie nie. Milva starb am 23. April in Mailand. Ihr zu Ehren bringen wir jetzt eines ihrer wohl emblematischsten Lieder aus der Drei-Groschen-Oper von Kurt Weill und Bertolt Brecht. Da spielt sie nämlich die Jenny. Wenn mein Stern über dieser Stadt aufging, lebte ich in den dürftigsten Verhältnissen mit einer von ihnen. Jenny, die mir die liebste war von den Mädchen. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen in meinen Gläsern und man sagt, was lächelt die dabei? Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, gewisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mit den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr durchschlafen in dieser Nacht. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Aber eines Tages wird ein Getös sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen in meinem Fenster. Und man sagt, was lächeln die so bös? Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Und es werden kommen 100 Mieter an Land und werden den Schatten treten. Und fangen einen jeglichen vor jegliche Tür und legen ihn Ketten und bringen von mir und fragen, welchen sollen wir töten? Und fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören, all. Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich, hoppla. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen werden schwinden mit mir. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 206. Ideologie und Krieg. Dritter Teil. No pasarán. Pasaremos. y el 9 de julio de 1933 queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios por la España. Wir hatten letzte Woche dargestellt, dass die Doktrin der katholischen Kirche nun ihrerseits in Spanien eine totalisierende Funktion übernahm, da sie auf säkulär-politischer Ebene zum gesamtgesellschaftlichen Dogma erhoben wurde. In der Rhetorik der Nationalisten war auch die Rückbesinnung auf die imperiale Zeit zum Tragen gekommen, die nach Abschluss der Reconquista mit der Herrschaft der katholischen Könige ihren Anfang genommen hatte. Neben diesen verbindenden Positionen bestanden im Lager der Nationalisten aber eine Vielzahl an unterschiedlichen, miteinander konkurrierenden ideologischen Strömungen. Vor allem der Faschismus der Falange stand keineswegs im Einklang mit dem theokratischen Weltbild der Karlisten und anderer reaktionär-katholischer Kreise. Obwohl sich der Faschismus als Bewegung in den 1930er Jahren in Europa im Aufwind befand und die Falange seit dem Frühjahr 1936 einen massenhaften Zulauf erfahren hatte, sollten die spanischen Faschisten zunächst in die Defensive geraten. Dies lag sicherlich zum einen darin begründet, dass sich die charismatische Identifikationsfigur des spanischen Faschismus, José Antonio Primo de Rivera, in den Händen der Republikaner befand und weitere führende Köpfe der Falange, wie Onésimo Redondo und Ramiro Ledesma Ramos, in den ersten Wochen des Krieges erschossen worden waren. Bezeichnenderweise war diese Situation General Franco allem Anschein nach hoch willkommen. Trotz einer schlechten Quellenlage scheint festzustehen, dass Franco kein Interesse an einer Befreiungsaktion für Primo de Rivera hatte. Wenngleich der Austausch oder der Freikauf von prominenten Gefangenen im Laufe des Krieges immer wieder praktiziert wurde, liefen einige, auch von deutscher Seite, initiierte Vorstöße ins Leere, eine Freilassung des Falange-Gründers zu erreichen. Franco verhinderte auch, dass eine internationale Kampagne lanciert wurde, um das Leben von Primo de Rivera zu retten, der schließlich am 20. November 1936 hingerichtet wurde. Zur Erklärung dieser Haltung Francos ist ins Feld geführt worden, dass der starke Zulauf, den die Falange erfuhr, der militärischen Führung auf der einen Seite als Verstärkung der regulären Einheiten hochwillkommen war. Ein Machtzuwachs der Falange als politische Partei war auf der anderen Seite aber unerwünscht, da sich schließlich ein Gegengewicht zur militärischen Führung gebildet hätte. Primo de Rivera vertrat zudem ein dezidiert sozialrevolutionäres Programm und hatte sich in der Vergangenheit wiederholt zurückhaltend gegenüber den Zielen einer reaktionären und monarchistischen Bewegung gezeigt, denen das Gros der Putschisten und vor allem das sie unterstützende Establishment verpflichtet waren. Wie der inhaftierte Primo de Rivera Anfang Oktober 1936 in einem Interview mit einem amerikanischen Journalisten noch ein letztes Mal klar und deutlich unterstrich, hätte er sich einer Instrumentalisierung seiner Bewegung zur Wiederherstellung der alten sozialen Ordnung widersetzt. Diese Aussage ist in dem Buch von Gil Pecharroman, Primo de Rivera, auf Seite 511 ausführlich dargelegt. Damit stellte er aber auch für Franco eine politische Gefahr dar, und eine Befreiung konnte keinesfalls in dessen Sinne sein. Dies hielt Franco allerdings nicht davon ab, Primo de Rivera nach dessen Tod zum Märtyrer zu stilisieren und den Kult um den mythischen Gründer der Falange so weit wie möglich voranzutreiben. Wie Franco in einem ersten Gespräch mit einem deutschen Diplomaten nach der Übernahme des militärischen Oberkommandos bekannte, war sein vordringliches politisches Ziel der ideologische Zusammenschluss der verschiedenen Kräfte. Da von allen politischen Gruppierungen wie den Karlisten, den Alfonsisten, der konservativen Parteienallianz CEDA oder der Falange lediglich die letztgenannte durch ihr sozialrevolutionäres Programm aus dem Rahmen fiel, lag natürlich auf der Hand, dass diese Homogenisierung letztlich auf Kosten der Falange vonstatten gehen würde. Dies sollte im Rahmen der von Franco herbeigeführten Zwangsfusion aller politischen Bewegungen zu einer Einheitspartei im April 1937 erfolgen. Während politische Parteien wie die CEDA ihre erzwungene Selbstauflösung bekannt gaben und auch der Nachfolger des radikalen Monarchistenführers Calvo Sotelo an der Spitze von Renovación Española, Antonio Goicoechea, unwillig nachgaben und die Gruppierung auflösen musste, wurden die antagonistischen Kräfte der Falange und der Carlisten zur Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista zusammengeschlossen. Die Falange erhielt zwar nach außen die politische Führungsrolle zugewiesen, dies ging aber vor allem auf das internationalpolitische Klima zurück. Tatsächlich war das ideologische Profil dieser amalgamierten Organisation unscharf. So wurde zwar das von Primo de Rivera verfasste Parteiprogramm, das die Abschaffung des Kapitalismus, die Verstaatlichung des Großkapitals, die Schaffung einer sozial ausgerichteten Agrarverfassung und die Umschichtung des Grundbesitzes als programmatische Ziele enthielt, von der neuen Organisation übernommen, doch wurde der neuen Bewegung jegliche Möglichkeit zu politischen Initiativen genommen. Die angestrebte nationalsyndikalistische Revolution verkam zu einer inhaltsleeren Formel. Zudem musste die Falange einen katholischen ideologischen Überbau akzeptieren und verinnerlichen. Aber auch innerparteiliche Querelen und Auseinandersetzungen führten zu einer zusätzlichen Schwächung der Falange. Vor allem mit den sprunghaft gestiegenen Mitgliederzahlen verschwamm das faschistische und revolutionäre Profil der Partei. Während die Mehrheit der neuen Mitglieder zwar der Wille zum Kampf gegen die Republik und den darin verkörperten Liberalismus, Marxismus, Separatismus und der Wunsch nach einer starken diktatorischen Führung einte, vertraten sie keine ausgeprägten sozialrevolutionären Ziele. Demgegenüber strebten die alten Kämpfer, wie der neue Führer der Falange Manuel Edilla, danach, das Werk von Primo de Rivera fortzuführen. Edilla versuchte, den ideologischen Erosionsprozess aufzuhalten und die Falange als eigenständige politische Kraft zu bewahren. Ihm sollte sein Widerstand teuer zu stehen kommen. Er wurde unter Anklage gestellt und zum Tode verurteilt, wenngleich die Strafe noch in eine mehrjährige Haftstrafe umgewandelt werden sollte. Aber auch bei den Carlisten machte sich Entsetzen über die Fusion ihrer politischen Organisation mit der Falange breit, ohne dass sie sich der Vereinigung entziehen konnten. So mussten Carlisten auf zentrale Schwerpunkte ihrer Bewegung, wie die Forderung nach Wiedereinführung der Monarchie, in der Person eines Thronprätendenten verzichten. Abweichler wurden auch hier Ziel der Verfolgung. So wurde im Dezember 1936 Manuel Falconde, eine zentrale Figur des Carlismus, ins Exil getrieben, nachdem er für die Eigenständigkeit der Organisation eingetreten war. Die Eingliederung der Milizen von Falange und Carlismus in die militärischen Strukturen neutralisierte beide Bewegungen zusätzlich als eigenständige Kräfte. Anders als es im republikanischen Lager der Fall sein sollte, waren damit sämtliche politischen Kräfte dauerhaft zusammengefasst und unterstanden dem militärischen Apparat. Die von Franco als Chef der neuen Bewegung ernannte Führung setzte sich aus Personen zusammen, die diese Rangordnung nicht in Frage stellten. Die neue Einheitspartei übernahm nun die Aufgabe der Kontrolle und Einbindung der politisierten Massen und erhielt einen breiten Aktionsraum im Rahmen politischer Säuberungen, propagandistischer Arbeit und der aktiven Beteiligung am Kampf durch die Bereitstellung von Milizen. Die neue politische Bewegung blieb aber in sich heterogen, was sich schon an ihrem endlosen Namen zeigte und ebenso in der versatzstückartig zusammengestellten Uniform des nationalen Führers zum Ausdruck kam. Franco trug in dieser Zeit häufig zu seiner militärischen Uniform das rote Barett der Carlisten sowie das blaue Hemd der Falangisten. Die Heterogenität spiegelte sich aber vor allem in der Zusammensetzung des ersten Kabinetts Francos Anfang Februar 1938. Darin befand sich mit Pedro Sainz Rodríguez, ein führender Alfonsist. Die Carlisten waren mit Graf Rodesso vertreten und die Falangisten mit dem Schwager Francos, Ramón Serrano Sunier, sowie mit Raimundo Fernández Cuesta, der wiederum vor allem mit der Falange von Primo de Rivera identifiziert wurde. Die Rivalität, die während der Zeit der Republik zwischen CDA, Falange, Alfonsisten, Carlisten bestanden hatte, rückte damit zum Teil nolens volens ins zweite Glied. So wurde zwar das von Primo de Rivera verfasste Parteiprogramm. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 206. Eine Niemandslandproduktion, 2021. Literaturhinweis. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch Der Spanische Bürgerkrieg, Geschichte eines europäischen Konflikts von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist im Jahr 2006 im CH Beck Verlag München erschienen. No pasarán. Fremder Audio-Podcast fürs Niemandsland, übernommen von Le Monde Diplomatique. Es geht in dem folgenden Hörtext um die kritische Auseinandersetzung mit der linken Identitätspolitik und der Rassifizierung sozialer und politischer Probleme. Diskriminierung als Klassenfrage. Identitätspolitik ist nicht die Lösung. Von Stéphane Beau und Gérard Noriel. Am 25. Mai 2020 verbreitete sich das Video vom Mord an George Floyd in Windeseile in den sozialen Netzwerken und über die Nachrichtenkanäle und löste weltweit eine Welle von Protesten gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt aus. Seit etwa 15 Jahren werden auch in Frankreich regelmäßig rassistisch motivierte Straftaten oder Sachverhalte, die einen Verdacht auf Rassendiskriminierung nahelegen, medial verurteilt. Zuletzt erschien am 3. Juli 2020 auf der Plattform Mediapart das von 57 Intellektuellen unterzeichnete Manifest für eine antirassistische und dekolonialisierte französische Republik. Prompt reagierte darauf das linke Wochenmagazin Marianne am 26. Juli mit einem Appell gegen die Rassifizierung der sozialen Frage, unterzeichnet von über 80 Personen und 24 Organisationen. Mit der berechtigten Kritik an rassistisch motivierter Gewalt durch einzelne Polizeibeamte und am Straßenrassismus in den französischen Kolonien unterstützten die Unterzeichner der Mediapart-Petition allerdings ein politisches Projekt, das soziale Faktoren komplett ausblendet. Umgekehrt betonen die Autoren des in Marianne erschienenen Aufrufs die zentrale Rolle der Klassenzugehörigkeit bei den Ungleichheiten im heutigen Frankreich. Dabei führen sie unter dem Schlachtruf »Unsere laizistische und soziale Republik ist eine Chance für alle« ihrerseits einen identitären Kampf, wenn sie sich jenseits jeglicher seriöser historischer Forschung zu der Behauptung versteigen, dass unser Land niemals von Rassentrennung betroffen war. Diese identitäre Auseinandersetzung, bei der jedes Lager stets eine kleine Schar von Intellektuellen mobilisiert, macht es Wissenschaftlerinnen zusehends schwerer, ihre akademische Freiheit zu verteidigen. Die Rassifizierung der öffentlichen Debatte wurde insbesondere durch die digitale Revolution seit den 2000er Jahren angetrieben. Ihre gigantischen Maschinen zur Informationsproduktion werden rund um die Uhr von Emotionen gespeist, die in uns stecken und uns spontan und instinktiv auf Ungerechtigkeiten, Demütigungen und Übergriffe reagieren lassen. Die Verkürzung des politischen Tagesgeschehens zu kleinen Meldungen, die mit der Entstehung der Massenmedien Ende des 19. Jahrhunderts begann, hat heute ihren Höhepunkt erreicht. An die Stelle von fundierten Analysen sozialer Probleme tritt die Verurteilung der Schuldigen und die Rehabilitierung der Opfer. Die international operierenden US-Konzerne als Betreiber der sozialen Netzwerke haben diesen Prozess massiv beschleunigt. Denn die Milliarden Nutzer sind nicht nur passive Empfänger von Mitteilungen, sie wirken auch an deren Erstellung und Verbreitung mit. So haben die sozialen Netzwerke über Ländergrenzen hinweg einen öffentlichen Raum geschaffen, der stark zur Amerikanisierung der öffentlichen Debatten beiträgt. Mit Wendungen wie Colorblind, Black Lives Matter oder Cancel Culture. Angesichts der Bedeutung, die die Polemik über Identitätsfragen inzwischen einnimmt, ist es nicht verwunderlich, dass viele betroffene Jugendliche ihre Ablehnung gegenüber einer Gesellschaft zum Ausdruck bringen, die ihnen keinen Platz einräumt. Weil einzelne Elemente ihrer individuellen Identität wie Religionszugehörigkeit, soziale oder ethnische Herkunft über Gebühr betont werden. Leider verfügen die Ärmsten unter ihnen aus sozioökonomischen Gründen nicht über die Mittel, sich andere soziale Zugehörigkeiten und neue Bindungen zu erschließen. Für sie stellt sich die Gesellschaft als zweigeteilt und ethnisch definiert dar. Wir, also die Bewohner der Altstädte, die farbigen oder arabischstämmigen Jugendlichen, die Ausgegrenzten, offenbar auch immer häufiger wir Muslime, gegen sie, das heißt die Bürgerlichen, die Bio-Franzosen, Gallier, Weißen, Gottlosen und so weiter. Wenn man den Kampf gegen den Rassismus konsequent führen möchte, muss man auch diese identitäre Abgrenzung bekämpfen. Denn sie verhindert, dass diese zornigen Jugendlichen merken, wie sehr ihr gesellschaftliches Dasein von ihrer Zugehörigkeit zur Unterschicht bestimmt wird. Die rassialisierende Sprache, welche die Hautfarbe als entscheidenden Faktor für das gesamte wirtschaftliche, soziale und kulturelle Handeln unserer Mitbürger darstellt, geht wie eine Dampfwalze über die Komplexität und die Feinheiten der sozialen Beziehungen und Machtgefüge hinweg. Alle soziologischen, statistischen oder ethnografischen Studien zeigen jedoch, dass soziale und ethnische Faktoren stets zusammenspielen, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität. Man kann unsere Lebenswelt nicht verstehen, wenn man außer Acht lässt, dass, allen anderen Behauptungen zum Trotz, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht, gemessen am wirtschaftlichen und kulturellen Kapital, der entscheidende Faktor ist, von dem alle anderen Dimensionen der Identität einer Person abhängen. Den besten Beweis hierfür liefern diejenigen, die dank einer sozialen Mobilität in die Mittel- oder Oberschicht aufgestiegen sind. Fast alle von ihnen setzen die Ressourcen ihrer gesellschaftlichen Stellung dafür ein, ihre beruflichen und kulturellen Beziehungen zu diversifizieren. Sie wissen genau, dass dies der Weg zu größerer Freiheit ist. Indem er die Machtbeziehungen verbirgt, trägt der identitäre Diskurs dazu bei, die Differenzen innerhalb der unteren Gesellschaftsschichten zu vergrößern. Seit den 1980er Jahren verfolgten Frankreichs Konservative dieses Ziel, um die Vorherrschaft der Linken zu brechen. Verlagert man jedoch die politische Auseinandersetzung auf die ethnische Ebene, indem man alle Weißen als Privilegierte darstellt, werden diese automatisch dazu verleitet, sich mit den gleichen Argumenten zu verteidigen. Und da in Frankreich die Weißen nun einmal in der Mehrheit sind, bleiben die Nicht-Weißen zwangsläufig für immer die Minderheit. Anzunehmen, dass Personen, die als weiß definiert sind, in einem Akt der Reue ihre Privilegien aufgeben würden, hieße Politik auf moralische Lektionen reduzieren. Das ist in den USA längst verbreitet und zeichnet sich inzwischen auch in Frankreich ab. Da in den Debatten um Rassismus heutzutage stets das Beispiel USA bemüht wird, lohnt es sich, an die Analyse zu erinnern, die jüngst der Philosoph Michael Walzer eingebracht hat, um das relative Scheitern der schwarzen Antirassismusbewegung in den USA zu erklären. Ein Scheitern, das wiederum verdeutlicht, warum Rassismus in den Vereinigten Staaten ein zentrales Problem bleibt. Anfang der 1960er Jahre war Walzer selbst als Student in den Kampf der schwarzen Bürgerrechtsbewegung involviert. 50 Jahre später blickt er auf diese Zeit zurück und erinnert sich an die starken Bande, die damals zwischen Studierenden der Elite-Universitäten des Nordostens, insbesondere jüdischen wie ihm selbst, und farbigen Pfarrern und Aktivisten geknüpft wurden. Wir denken, der schwarze Nationalismus sei, wenn auch verständlich, doch ein politischer Fehler gewesen. Um sich Gehör zu verschaffen, müssen Minderheiten politische Koalitionen eingehen. Die Juden haben das schon seit langem verstanden. Wenn man nur 10 bis 20% der Bevölkerung repräsentiert, kann man sich nicht isolieren. Man braucht Verbündete und man muss einen politischen Fahrplan erarbeiten, der solche Allianzen begünstigt. Der schwarze Nationalismus war dazu nicht bereit. Und ich denke, deshalb ist er in eine Sackgasse geraten. Die Identitätspolitik hat in den USA Oberwasser bekommen und zu getrennten Bewegungen geführt. Der Schwarzen, der Hispanics, der Frauen, der Schwulen. Mit zu wenig gegenseitiger Unterstützung. Black Lives Matter ist ein wichtiger Ausdruck des legitimen Zorns der Schwarzen über das Verhalten der Polizei. Aber die Spanischstämmigen werden nicht besser behandelt. Und meines Wissens gibt es kein Hispanic Lives Matter. Und auch kein gemeinsames Vorgehen verschiedener ethnischer Gruppen, um eine Reform der Polizei durchzusetzen. Angesichts der Amerikanisierung unseres öffentlichen Lebens ist leider zu befürchten, dass Walzers Diagnose bald auch für Frankreich zutreffen wird. Zwar gibt es viele Stimmen, die dafür plädieren, die verschiedenen Protestbewegungen zusammenzuführen. Doch die, die sich dafür engagieren, müssen in einem neuen Kommunikationssystem agieren, das sich mit der digitalen Revolution etabliert hat. Wenn man früher öffentlich für eine Sache eintrat, musste man ein Ziel definieren und es gemeinsam verfolgen, indem sich mehrere Organisationen mit vielen Mitstreitern zusammenschlossen. Heute braucht sich nur eine Handvoll Aktivisten als selbsternannte Wortführer mit der ein oder anderen Forderung, die mediale Aufmerksamkeit zu sichern. Deshalb häuft sich spektakulärer Aktionismus, wie etwa das Verbot eines Theaterstücks im Namen des Antirassismus. Viele Journalisten unterstützen diese Sorte Aktionismus und das führt zu einer Polemisierung, die einen Keil zwischen die progressiven Kräfte treibt. Bisher wurden Meinungsfreiheit und Antirassismus immer mit linken Bewegungen assoziiert. Aber solche extrem minoritären Gewaltstreiche führen am Ende dazu, die Progressiven zu entzweien und damit den Konservativen den Weg frei zu machen. Stefan Bo ist Soziologe, Gérard Noriel Historiker. Der Text ist ein gekürzter Auszug aus ihrem Buch Tracé et Sciences Sociales, Essais sur les usages publics d'une catégorie, das am 21. Januar 2021 in Paris erscheint. Aus dem Französischen von Birgit Beierlein. Leer sind die Häuser, die Straßen auch. Wo sind denn alle, wenn ich sie mal brauch? In aller Herrgottsfrüh bin ich noch auf. Die Engel sind da, ein Teufel auch. Ich kann es spüren, jeder Mensch, ein eigener Rhythmus, jeder Körper, ein eigenes Gift. Warum nicht die Sprache sprechen, die alle Welt spricht? Ein eigenes Gift. Ein eigenes Gift. Who's to say what matters more, what matters less? In diesem ewigen Drama, in diesem Farbenexzess. Were the things that you clean up, they will make you a mess. The things that you clean up, they will make you a mess. Jeder Mensch ein eigener Rhythmus, jeder Körper sein eigenes Gift. Warum nicht die Sprache sprechen, die alle Welt spricht? Ein eigenes Gift, eine eigene Geschichte. Und die Zeit, sie überkommt mich, ein Gedanke wie aus Fieber. Du brauchst jetzt nicht weggehen, weil du kommst eh bald wieder. Willst du dich erinnern, schreib es besser auf. Der Morgen, er kommt schnell und vergessen tut er auch. Sleep will walk the streets. Ich bin quasi. Das Lied Gift von der Gruppe Japanik von dem neuen Album. Die Gruppe Gift, auf Deutsch und auf Englisch gesungen, ist natürlich eine sehr böse Geschichte. Auf Deutsch ist das etwas, um jemanden zu vergiften. Auf Englisch ist ein Gift ein Geschenk. Japanik, das Lied Gift. Que ens demana l'Ateneu per poder muntar una jornada com aquesta. I aprofitem de nou per agrair l'Ateneu Popular de Nou Barris i que això és pels 30 aniversari de Contrabanda FM per tornar a la FM. Contrabanda! Salut! Mittag im Zentrum von Barcelona. Mittlerweile bahnt der Frühling sich doch seinen Weg. Die Sonne kommt raus, die Palmen schaukeln in einem sanften Frühlingswind. Aber die Jacke sollte man doch noch anlassen. Schüchtern haben unten auf der Plaza die Terrassen wieder geöffnet. Eine ruhige Atmosphäre. In Zeiten der Pandemie hier in Katalonien. Wir bringen noch ein Lied und danach gibt es die Nachrichten, von uns Katastrophen genannt. Anders kann man das ja alles gar nicht mehr nennen. Danach die Barcelona-Nachrichten und zum Schluss Kino. Die zweite Stunde von Niemandsland geht gleich los. Aber zu Ehren der gestorbenen Milva, in Angedenken an diese große Stimme, noch ein Lied von ihr, Milva. Die Bertolt Brecht, Kurt Weill, Traduzione di Giorgio Strela, Moritat. Spiaggia di Long Island giace un sale a mezzodì, poco prima lo sappiamo, Mickey Messa era lì, han trovato Jenny Taulo un coltello in mezzo al seno, che sia stato Mickey Messer, testimoni non ce n'è. Aschmulmeier, l'industriale, un ignoto, un disparo. Mac ne gode il capitale, ma provarlo non si può. Sei bambini son bruciati nell'incendio di Brooklyn. Mac Messer sa qualcosa, ma non parla e beve gin. Vedovella minorenne, il cui nome ognuno sa, ci rimise un di le penne. Mec la colpa, chi sabrà. La la la la la la la la. Nick, la colpa. Chi l'avrà? Yeah. Un saludo para Radio Contrabanda en su 30 aniversario. Ánimo, fuerza y adelante. ¿Desde dónde me habla usted, señor? De Arco de la Frontera, Cádiz. Hola, muchas gracias. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 3. bis zum 10. Mai 2021. Die erste Meldung kommt aus Madrid, da gab es nämlich Regionalwahlen. Es gab eine Annäherung von der Volkspartei an Vox. Podemos-Chef Iglesias tritt von allen seinen Ämtern zurück. Die vorgezogene Regionalwahl in Madrid hat die spanische Politik erschüttert. Der Vorsitzende der linken Partei Podemos, Pablo Iglesias, trat von allen Ämtern zurück. Seine Partei, die mit der Vereinigten Linken in einem Bündnis als Unidas Podemos, UP, antrat, kam mit 7% der Stimmen wie erwartet auf den letzten Platz, wenn auch gegenüber 2019 mit 3 Abgeordneten mehr, insgesamt 10. Das Ziel, wie auf nationaler Ebene eine progressive Mehrheit zu erreichen, um gemeinsam mit den Sozialdemokraten von der PSOE und der regionalen Podemos-Abspaltung Más Madrid eine Koalition zu bilden, wurde verfehlt. Die rechte Volkspartei PP konnte ihren Stimmenanteil im Gegenzug von 22 auf 44% steigern und hat nun 65 Abgeordnete im Regionalparlament. Hintergrund des Erfolgs ist die Krise der neoliberalen Partei Ciudadanos, die alle 26 Sitze verlor. Bereits bei den Regionalwahlen in Katalonien im Februar waren von den 36 Abgeordneten nur 6 übrig geblieben. Aber auch der PSOE verlor 10 Prozentpunkte und 13 Parlamentssitze und schickt nur noch 24 Abgeordnete in die Kammer. Eingetreten ist nun, was Iglesias befürchtet hatte. Die PP kann regieren, aber nur mit den Faschisten von Vox, die nun über 13 Sitze verfügen, einen mehr als 2019. Die linke Partei Más Madrid kommt mit 24 auf ebenso viele Sitze wie die Sozialdemokraten. Heute Abend haben wir gezeigt, dass es in Madrid Luft nach oben gibt, dass es ein feministisches, linkes und grünes Madrid gibt, das repräsentiert werden will, erklärte Kandidatin Mónica García. Die populäre 47-jährige Ärztin hatte ihre Partei auf den 2. Platz hinter die PP geführt. Más Madrid erhielt 4.000 Stimmen mehr als der PSOE. Für den bisherigen Podemos-Chef Iglesias ist die Tatsache, dass der linke Block keine Mehrheit erhielt, eine persönliche Angelegenheit. Er erklärt am Wahlabend, dass die Rechten ihn zum Sündenbock gemacht hätten. Viele Menschen seien abgeschreckt worden, weil er an der Wahl teilgenommen habe, so Iglesias. Die Anfeindungen und Anschuldigungen der rechten Medien und Politiker hätten gewirkt. Wenn jemand nicht mehr nützlich ist, muss er zurücktreten, fasste Iglesias seinen Entschluss zusammen. Viele Kritiker, auch aus der Linken, hatten ihm vorgeworfen, er wolle sich nur ein Amt sichern. Das hat sich nun erledigt, aber die spanische Linke verliert einen ihrer wichtigsten und vielleicht klügsten Köpfe, der nicht nur eine progressive Regierung in dem Land möglich gemacht hat, sondern der auch eine Nachfolgerin hinterlässt, die Kommunistin und eine der stellvertretenden Ministerpräsidentinnen ist. Dabei ist Frau Yolanda Díaz nicht mal Podemos-Mitglied, aber ihre Führungsqualität und Beliebtheit im Linksbündnis UP stehen außer Frage. Iglesias verlässt die Politik mit 42 Jahren und wird voraussichtlich wieder als Universitätsdozent arbeiten. Unterdessen verkündete die Kandidatin von Vox, die Faschistin Rocío Monasterio, die Wahl werde auch auf nationaler Ebene zu Veränderungen führen. Der PP-Kandidatin und Wahlgewinnerin Isabel Díaz Ayuso versicherte sie ihre Unterstützung. Die Stadt Madrid regiert die Volkspartei bereits mit Hilfe von Vox. Achtung, nicht durcheinander bringen. Die Region Madrid und die Stadt Madrid. Diesbezügliche Vorwürfe wehren die Konservativen ab. Mit Blick auf ihre frankistische Vergangenheit und ihre programmatische Verharmlosung der Diktatur stehen sie ohnehin in einer Kontinuität mit den Faschisten. Der Bürgermeister von Madrid, José Luis Martínez Almeida, erklärte dazu auf einer Wahlveranstaltung am Sonnabend: Wir sind vielleicht Faschisten, aber wir können regieren. Die Europäische Volkspartei, EVP, deren Mitglied die PP ist, scheint diese Kooperation auch nicht weiter zu stören. Thema Polizeigewalt am 1. Mai, eine Nachlese, ein Artikel von Frau Gitta Düppertal aus der Jungen Welt. Da sagt sie: Ausufernde Polizeigewalt am 1. Mai bei 1. Mai-Demo in Frankfurt am Main. Linke fordert unabhängige Kontrollgremien. Dann gibt es ein Gespräch mit Perl Hahn. Perl Hahn ist rechts- und sicherheitspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Frankfurter Stadtparlament. Im Internet kursieren verstörende Bilder der Prügelattacken von Polizisten auf linke Demonstranten bei der abendlichen 1. Mai-Demo in Frankfurt am Main. Was sagen Sie zur Debatte über das aggressive Polizeiverhalten? Aufgabe der Polizei sollte es sein, so Frau Hahn, deeskalierend zu wirken, fragt sich, weshalb das nicht gelang. Als Grund für ihren martialischen Einsatz führte sie an, dass Pyrotechnik gezündet worden sei, was zwar eine Sicherheitsfrage ist, aber nicht zum Vorwand genommen werden darf, bei Menschen Schädelbasisbrüche und Gehirnerschütterungen zu verursachen. Auf den Bildern ist zu erkennen, wie Polizistinnen und Polizisten mit Schlagstöcken auf Köpfe zielen. Ich bin der Meinung, dass gut ausgebildete Polizisten andere Wege finden müssen, um der Gewalt entgegenzuwirken. Sanitäter berichteten, dass sie Verletzte mit Knochenbrüchen, Platzwunden, Prellungen und Augenreizungen durch Pfefferspray behandeln mussten. Ordnungsdezernent Markus Frank von der CDU aber dankte Polizisten, dass sie so Schlimmeres verhütet hätten. Antwort Frau Hahn: Frank ist sehr undifferenziert, was die Auseinandersetzung zur Polizeigewalt angeht, nimmt die Polizei reflexhaft in Schutz. Als ich ihn im März 2020 zusammen mit Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen und Aktivisten zu einer Veranstaltung zum Thema Wessen Freund, wessen Helfer einlud, war auch kein Wille zu erkennen, Probleme anzusprechen und Lösungsansätze zu finden. Die Polizei hat eingestanden, dass es Kopfverletzungen gegeben habe, sieht ihren gewaltsamen Einsatz aber trotzdem als gerechtfertigt an, auch weil es keine Anzeigen gegen die Polizei gegeben habe. Wie schätzen Sie das ein? Antwort Frau Hahn: Die Polizei behauptet, mit einem angeblich abgestuften und differenzierten Einsatzkonzept die Verhältnismäßigkeit gewahrt zu haben. Davon kann keine Rede sein. Dass es keine Anzeigen gegen die Polizei gibt, rechtfertigt solche exzessive Gewaltanwendung nicht. Vielmehr ist dies ein Hinweis auf ein riesiges Problem im Rechtssystem in Deutschland. Es gibt keine unabhängige Meldestelle für Opfer von Polizeigewalt. Wer davon betroffen ist, muss also zu den gleichen Personen gehen, die beschuldigt sind, ihm das angetan zu haben. Viele berichten obendrein, dass es, wenn sie Polizisten anzeigen, sofort zu Gegenanzeigen kommt. Damit muss Schluss sein. Wir brauchen unabhängige Kontrollgremien, die solche Anzeigen aufnehmen und dann ermitteln. Grundsätzlich gäbe es bei der Polizei einen großen Hass auf Linke, sagt Timo Prüm vom Bündnis Wer hat, der gibt, das an der 1. Mai-Demo teilnahm. Frau Hahn: Ja, es gibt ein entsprechendes strukturelles Problem bei der Polizei, weshalb das Vertrauen in die Behörde generell gesunken ist. So waren im Fall der unter anderem an die Anwältin Basay Yildiz und die heutige Linkspartei-Vorsitzende Janine Wissler verschickten und mit NSU 2.0 unterzeichneten Drohmails Adressen bei dem ersten Frankfurter Polizeirevier recherchiert worden. Weiterhin wurden interne rechtsextreme Chats und Netzwerke bekannt. Wie soll da Vertrauen entstehen? Zudem wurde genau im Frankfurter Arbeiterbezirk Gallus, wo die Polizei an diesem 1. Mai Menschen brutal zusammengeschlagen hat, der linke Aktivist Günter Sare 1985 von einem Wasserwerfer überfahren. Es ist also im Sinn der Polizei, neues Vertrauen zu erwerben und ihr Image zu verbessern. Viele Organisationen vermuten, dass bei linken Demos seitens der Polizei vergleichsweise hart zugeschlagen, mit Querdenkern und Neonazis hingegen sympathisiert wird. Stimmen Sie zu? Frau Hahn allerdings: Querdenker können, obwohl sie gegen das Gesetz verstoßen, von der Polizei geschützt durch die Stadt laufen. Gegen linke Demonstrierende aber wird Gewalt angewendet. Die Frankfurter CDU unterstützt dies politisch, indem sie immer wieder linke Zentren verbal angreift und nach ihrer Hufeisentheorie Linke und Rechtsextremisten grundsätzlich gleichsetzt. Kündigt Ordnungsdezernat Frank nun über die Presse an, mehr Härte bei der Genehmigung linker Demos anwenden zu wollen, ist ihm zu sagen, das Ordnungsamt muss alle Demonstrationen nach dem Versammlungsrecht ermöglichen. Frank kann nicht eigenmächtig entscheiden, welche Demos er erlauben will und welche nicht. Thema verbrannte Erde, Afghanistan. Die NATO zieht ohne Friedensabkommen aus Afghanistan ab. Sie hinterlässt Bürgerkrieg und die Herrschaft der von ihnen gestärkten Warlords. Vom 20-jährigen Krieg vorwärts in den endlosen Bürgerkrieg. Bei Kämpfen zwischen afghanischen Soldaten und den Taliban wurden am Wochenende laut AFP binnen 24 Stunden mehr als 100 Aufständische getötet. Die Kämpfe hätten in mehreren Provinzen stattgefunden, teilte das Verteidigungsministerium in Kabul am Sonntag mit. Am Montag wurden bei Angriffen auf Sicherheitskräfte mindestens weitere 15 Menschen getötet. Etwa 30 Tote verursachte in der Nacht zum Samstag eine Autobombe in der Hauptstadt der östlichen Provinz Logar. Angriffe auf westliche Truppen blieben dagegen weitgehend aus. Eine Erklärung lieferte die Meldung von Reuters. In einem geheimen Anhang des US-Taliban-Abkommens vom Februar 2020 sei vereinbart worden, dass die Dschihadisten ausländische Militärbasen vor Angriffen anderer militanter Gruppen schützen. Die Taliban äußerten sich in den vergangenen Tagen nur zurückhaltend, obwohl am Samstag der Abzug der verbliebenen 2500 US- und 9600 NATO-Soldaten aus 36 Mitglieds- und Partnerländern formell begann. Die Bundeswehr hatte noch knapp 1.100 Soldaten stationiert. Die Zahl der afghanischen Streitkräfte wird mit rund 350.000 angegeben. Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte im Abkommen mit den Taliban ursprünglich den 1. Mai als Termin für den Abschluss des Rückzugs vereinbart. Wie in Washington üblich, wurde das nicht eingehalten. Mitte April kündigte Trumps Nachfolger Joseph Biden aber überraschend an, den Rückzug endgültig und bedingungslos spätestens am 11. September abzuschließen, dem 20. Jahrestag der Anschläge in den USA durch vorwiegend saudi-arabische Attentäter. Der Rachefeldzug der NATO, die erstmals in ihrer Geschichte den Bündnisfall ausgerufen hatte, richtete sich aber nicht gegen die mittelalterliche Öldiktatur am Golf, sondern gegen das damals bereits von den Taliban beherrschte Land in Zentralasien. Nun nimmt der Rückzug Züge einer Flucht an. Für den Fall von Angriffen hält die US-Armee schwere Waffen bereit. Das Kommando Spezialkräfte KSK soll die Bundeswehr absichern. Die Truppen des Westens hinterlassen politisch verbrannte Erde. Für dieses Ergebnis betrieben sie gigantischen finanziellen Aufwand. Nach Berechnungen des US-Internetportals CostSoftware.org wandten die USA allein für den Afghanistan-Krieg 2,26 Billionen US-Dollar auf. Die Kosten für die Bundeswehr beliefen sich auf 12,5 Milliarden Euro. Hinzu kamen Zuschüsse in Milliardenhöhe für den Wiederaufbau. Sie befeuerten, wie der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig am Donnerstag im Tagesspiegel schrieb, eine Warlord-Kaste, die die Hilfsgelder aufsaugte und unter den Augen der NATO-Militärs mit Bestechung und Waffengewalt die neuen demokratischen Institutionen kaperte. Die jetzige Regierung stehe nicht deswegen auf tönernen Füßen, weil sie von vornherein korrupt und kleptokratisch gewesen sei, sondern die Korruption sei Ergebnis des US-NATO-geführten Afghanistan-Einsatzes. Den unvermeidlichen Zynismus der westlichen Hightech-Krieger steuert am Montag Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD bei. Vor seinem Abflug zum G7-Außenministertreffen am vergangenen Dienstag in London, auf dessen Tagesordnung auch Afghanistan stand, erklärte er, die Zusammenkunft werde ein klares Zeichen für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie setzen. Das Desaster am Hindukusch liefert ein Modell. Radio Lliure a Barcelona. 30 anys, contrabanda FM 91.4. Una veu lliure en un món poc lliure. Terra de ningú ni mans. Thema Corona in Deutschland. Wir haben ein wunderbares Titelbild vom Spiegel dieser Woche. Da sieht man zwei junge Menschen in einem Sportwagen. Gleich frisch Verheirateten haben sie hinten an der Stoßstange Blechbüchsen gebunden. Das sind aber keine Blechbüchsen, sondern das sind Impfkapseln. Und als Schild haben sie da hängen, statt frisch verheiratet, frisch geimpft. Goodbye Lockdown. Die jungen Leute fahren in eine wunderschöne Sommerlandschaft hinein. Wie frei sollen Geimpfte sein? Corona also. Reisen, Restaurantbesuche, Shoppen. Bald werden Geimpfte wohl mehr dürfen als andere Bürger. Doch viele halten solche Regelungen für ungerecht. Wer seine zweite Impfdosis erhalten hat, kann eine Impfbestätigung SARS-CoV-2 bekommen, wie auf der Vorderseite von den neuen Impfkarten steht. Auf der Rückseite ein QR-Code, mit dem sich Informationen über die Impfung abrufen lassen. Eine neue Impfüberwachungsgesellschaft bahnt sich da an. Seit Januar geben sie in den Impfzentren jedem, der will, eine solche Karte. Und die allermeisten wollen sie natürlich, sagt ein Sprecher der Landkreise. Auch wenn noch keiner weiß, was dieses Stück Plastik eigentlich ist. Das Ticket für die Freiheit, ein Privilegienpass oder die Garantie der alten Grundrechte? Sie versuchen es einfach mal im Landkreis Altötting zum Beispiel. Sie wollen ein bisschen Hoffnung schüren. Die Hoffnung ist, Menschen, die ihre Impfung nachweisen, dürfen wieder mehr. Sie dürfen im Restaurant essen und in der Kirche singen. Sie dürfen in Urlaub fahren und wieder zurückreisen, ohne in Quarantäne zu müssen. Sie dürfen Sport machen und Sport schauen, wie es ihnen gefällt. Sie dürfen wieder tanzen, trinken und auch ins Schwimmbad gehen. Die Menschen dürfen, kurz gesagt, wieder das Leben leben, das ihres war. Deutschland im Sommer 2021. Noch ist das bloß eine Hoffnung. Vage, vielen scheint sie vermessen. Für Geimpfte gilt grundsätzlich nichts anderes als für alle anderen Bürgerinnen und Bürger. Sie müssen draußen bleiben, wenn alle draußen bleiben müssen. Vor Museen, vor Sporthallen, vor Bars. Und sie müssen drinnen bleiben, wenn alle drinnen bleiben müssen. Soweit eine Ausgangssperre gilt, etwa weil die Notbremse greift. Nun aber kommt Bewegung in die Sache. Manche Einschränkungen sollen auch nach der zweiten Impfung noch gelten, aber nicht mehr alle. Wer vollständig geimpft ist, soll bald mehr Freiheit bekommen. Darüber berieten Bund und Länder am vergangenen Montag letzter Woche. Von einer Ministerpräsidentenkonferenz der Hoffnung sprach Bayerns Regierungschef Markus Söder von der CSU danach. Zitat: Normalerweise reden wir über Einschränkungen. Heute ging es eigentlich um Freiheit und Freiheiten. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD sagte, wir müssen Antwort darauf geben, wie wir mit den Grundrechten dieser Menschen umgehen. Allem war klar, dass dies nicht einfach wird. Kanzlerin Angela Merkel von der CDU drückte es so aus. Das wird auch noch einmal eine erhebliche politische Anstrengung sein. Dennoch ist zu klären, wie die Regeln im Detail lauten und in der Praxis funktionieren sollen. Wer darf wann was? Das ist eine schwierige Frage in Zeiten der Pandemie mit all ihren Verboten und den vielen Regeln, von denen es nun Ausnahmen für einige geben soll. Und über diese Debatte schwebt, wenn auch manches dürfen und andere nicht, die noch größere Frage: Ist das gerecht? Jetzt wie immer die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Mehr Freiheiten für Geimpfte. Der Bundestag hat eine Verordnung gebilligt, der zufolge Corona-Regeln für vollständig Geimpfte und Genesene gelockert werden. Stimmt auch der Bundesrat zu, werden etwa Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für diese Gruppen gestrichen. Merkel ist für weltweiten CO2-Preis. Das hat die Bundeskanzlerin beim Petersberger Klimadialog deutlich gemacht, einem Online-Treffen mit Vertretern von rund 40 Staaten. Mit einem solchen Preis wird der Ausstoß von Kohlendioxid verteuert. In Deutschland gibt es ihn schon. In Deutschland fehlen Hunderttausende Wohnungen. Darauf haben Mieterschutz- und Bauwirtschaftsverbände hingewiesen. Gründe seien hohe Kosten und zu wenig Bauland. Von der künftigen Bundesregierung erhoffen sich die Verbände, dass sie den Bau bezahlbarer Wohnungen vorantreibt. Mehrheit für Beschränkung von exzessiver Mediennutzung. 78% der Kinder und Jugendlichen und 72% der Erwachsenen sind dafür. dass für Medien mit Suchtpotenzial Altersgrenzen eingeführt werden. Das zeigt eine Studie des Deutschen Kinderhilfswerks, die am Vormittag vorgestellt wurde. Regionalwahlen in Großbritannien, vor allem das Ergebnis in Schottland, wird mit Spannung erwartet. Die schottische Regierungspartei SNP hofft auf Zugewinne und darauf, nach der Wahl einen neuen Anlauf für ein Unabhängigkeitsreferendum nehmen zu können. Und noch das Wetter, morgen wechselhaft mit Regen, Schnee und Graupelschauern, dazu kurze Gewitter und lebhafter Wind. Mit Höchsttemperaturen von 5 bis 15 Grad bleibt es recht kühl für diese Jahreszeit. Eine Meldung aus Frankreich, Paris. Nach dem Anschlag auf eine Polizistin rücken die Parteien Frankreichs weit nach rechts. Am Montag vor der Tat hatte Präsident Emmanuel Macron dem Figaro noch ein langes Interview zur Sicherheitspolitik gegeben. Er warnte darin vor einem Islamismus, der unsere Demokratien und unsere Gesellschaften zerstören will. Politische Kommentatoren werteten das Gespräch als strategisches Zugeständnis an das rechtskonservative Lager, aus dem Macron für die Präsidentschaftswahl in einem Jahr dringend Stimmen braucht. 4 Tage später wurde die Polizistin Stéphanie Montfermé, Mutter einer 13- und einer 18-jährigen Tochter, in Rambouillet bei Paris von einem 36-jährigen Tunesier erstochen. Die politische Debatte, die dem Terroranschlag folgte, ist seither so aufgeladen wie lange nicht. Das hat viel mit dem anstehenden Wahlkampf zu tun und noch mehr mit dem Profil des Täters. Jamel G. war 2009 illegal nach Frankreich gekommen. Erst 2019 erhielt er einen offiziellen Aufenthaltsstatus. Er soll sich im vergangenen Herbst radikalisiert haben. Den Geheimdiensten war er nicht bekannt. Das politische Triggerwort in dieser Terroristenbiografie aber lautet illegaler Einwanderer. Wie nur kann ein Mann, der sich jahrelang illegal in unserem Land aufhielt, eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, fragte die Rechtspopulistin Marine Le Pen schon wenige Stunden nach der Tat. Seitdem stimmten zahlreiche konservative Politiker dieselbe Tonlage an. Man müsse aufhören, den Zusammenhang zwischen Einwanderung und Terrorismus zu leugnen, forderte die Politikerin Valérie Pécresse. Der konservative Präsidentschaftskandidat Xavier Bertrand forderte pauschal eine Gefängnisstrafe von 50 Jahren für alle verurteilten Terroristen. Die Rhetorik Le Pens ist damit im bürgerlichen Lager angekommen. Die Schallmauer zwischen den Republicains und den Rechtspopulisten ist durchbrochen. Für Le Pens Partei wird es damit schwerer, ihr Alleinstellungsmerkmal zu bewahren. Und Macrons strategischer Schwenk nach rechts wirkt nach dieser Woche auf einmal überraschend harmlos. Wo es im Moment brutal zur Sache geht, ist in Kolumbien. Bogota. Bei den Protesten gegen die Regierung in Kolumbien haben Demonstrierende mehrere Polizeiwachen in der Hauptstadt Bogota attackiert. Wie die Behörden über Twitter mitteilten, wurden am Dienstagabend Ortszeit 16 Polizeiwachen verwüstet. In mehreren Teilen des Landes errichteten Protestierende zudem Straßensperren. Auch in der Stadt Cali im Westen Kolumbiens gab es wieder Proteste. Dort soll die Polizei in den vergangenen Tagen mehrere Menschen erschossen haben. Laut einem offiziellen Bericht wurden bisher 19 Menschen getötet, darunter ein Polizist. Die Zahl der Verletzten beläuft sich auf bisher 846. Ich habe dazu eine kleine Reportage ergattert in der ARD, in diesen wunderbaren kleinen Auslandsvideos, wo wirklich richtige Reporter, richtige Reporterinnen vor Ort sind und aus den heißen Zonen berichten. Hören wir einmal. Pläne für eine Steuerreform hatten die Proteste in Kolumbien vor einer Woche ausgelöst. Längst ist das Vorhaben wieder in den Schubladen verschwunden, die Proteste aber blieben. Den Demonstranten geht es um mehr. Getrieben vom Wunsch nach gesellschaftlichem Wandeln fordern sie den Rücktritt von Präsident Duque. Immer wieder schlägt der friedliche Protest dabei in Gewalt um. 46 Verletzte gab es allein bei den jüngsten Auseinandersetzungen in der Hauptstadt Bogota. Es ist ein ungleiches Kräftemessen. Demonstranten werfen Steine. Die Polizei vor dem Kapitol von Bogota feuert Tränengas. Tausende protestieren aber friedlich gegen Ungleichheit, Korruption und symbolisch gegen die Polizeigewalt. Mindestens 27 Menschen starben in den vergangenen Tagen. Bilder wie aus einem Bürgerkrieg kursieren in sozialen Netzwerken. Augenzeugen schildern, die Polizei mache teils Jagd auf Demonstranten. Wir wollen nicht, dass man uns ruhig stellt und uns das Recht zu protestieren nimmt. Der Auslöser? Eine Steuerreform, die vor allem mittlere und kleine Einkommen belastet hätte. Der konservative Präsident wollte so Haushaltslöcher stopfen, doch viele haben Angst abzurutschen. Durch Corona war die Armut bereits auf fast 43% gestiegen. Nun sind die Reformpläne zwar vom Tisch, doch der Frust bleibt. Unterschiedliche Familien schieben sich die Regierungsmacht und Ämter zu. Damit müssen wir klarkommen. Dem Präsidenten gelingt es nicht, die Unruhen zu befrieden. Er unterstellt den Demonstrierenden, von Kriminellen unterwandert zu sein. Der extreme Vandalismus, der städtische Terrorismus, den wir sehen, wird finanziert von der Drogenmafia. Beobachter rechnen damit, dass die Proteste weiter eskalieren könnten. Mein Arm wird angebellt, Augen zu. Ich dreh mich lieber um und die Musik auf. Es tut so gut, mal nichts zu tun. Ich stelle auf laut und nicht auf taub, Augen zu. Und ich sing mit. Aufs Korn, weil Lächeln ansteckt, genau wie Wut. Lass mich nicht vergiften von all dem Zorn, Augen zu. Stimm mich lieber um und die Musik auf. Es tut so gut, sich auszuruhen von all dem. Ich stell auf laut und nicht auf taub, Augen zu. Und ich sing mit. Papa, Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 3. bis zum 10. Mai 2021. Pandemieschutz aufgehoben. Die katalanische Regionalregierung hat verkündet, dass ab dem 10. Mai Bars und Restaurants auch am Abend wieder öffnen dürfen, sowohl im Innenbereich als auch auf den Terrassen. Ein Sondergesetz bzw. Dekret soll die Aufhebung des Ausgangsverbots festlegen bzw. limitieren, falls die Lage sich erneut verschlechtern sollte. Derweil geht es mit der Wirtschaft und der Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter bergab. 137.500 Arbeitsplätze wurden laut dem Statistikamt in der sogenannten dritten Welle der Infektionen vernichtet. Katalonien hat offiziell eine Arbeitslosenquote von 12,9%. Inoffiziell schätzt man weit über das Doppelte dieser Zahl. 33,4% Jugendarbeitslosigkeit vermeldet die gleiche Quelle offiziell für Katalonien. Es handelt sich um die EPA, die Enquesta de Población Activa, die Befragung der aktiven Bevölkerung. Katalanisches Labyrinth. Die Verhandlungsrunden zwischen ERC und Junts per Cat zur Bildung einer katalanischen Regional- bzw. Landesregierung finden hinter verschlossenen Türen statt. Doch sickerte durch, dass der Dreh- und Angelpunkt die Kontrolle über die Finanzen bzw. den Haushalt des Govern ist. Junts per Cat will unbedingt die Conselleria de Economia kontrollieren, das Kronjuwel einer jeden Regierung natürlich. Vieles deutet darauf hin, dass ERC in diesem Punkt wohl nachgeben wird, um zumindest eine funktionsfähige Regierung hinzubekommen. Es geht hier um sehr viel Geld, sehr viel Macht und sehr viele Posten, die mit Parteifreunden und Aktivisten besetzt werden können. Sollte Junts per Cat die Kontrolle über den Haushalt und die Milliarden aus Brüssel in die Hand bekommen, würde sich hier ein neues Dilemma auftun bzw. eine neue Front. Das viele Geld in Händen der separatistischen Aktivisten unter der Aufsicht des geflüchteten Puigdemont und seiner Fantasieregierung in Waterloo, dem sogenannten Nationalrat der Republik Katalonien, ein Gremium, das Puigdemont per Fingerzeig zusammengestellt hat und das weder gewählt noch legal noch verfassungskonform ist, das wäre ein Unding. Der Kampf um die Milliarden und das Gerangel um die Posten und Pöstchen ist in vollem Gange. Ein Umfrageergebnis durchgeführt wurde diese Umfrage von dem Radiosender Cadena Ser und der Tageszeitung El Periódico de Catalunya. Die Umfrage ist vom Freitag, dem 30.04. Stimmen Sie der Aussage von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften zu, dass Katalonien sich in einem wirtschaftlichen Niedergang befindet? Sie ja meinen 94%, nein, no, nur 6% der Befragten. Eine Zwangsräumung wurde verhindert. Das TSJC, das Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, also der oberste katalanische Gerichtshof, hat den Zwangsräumungsbescheid für das Fitnesscenter San Pau, Gimnasio Social genannt, am Donnerstag aufgehoben. Somit kann die Stadt Barcelona weiter über den Kaufpreis des Gebäudes mit dem Eigentümer verhandeln. Am Donnerstag erklärten sowohl das Rathaus als auch die Generalitat, vertreten durch Frau Laura Pérez von Derechos Sociales und Jordi Martí, dem Concejal de Presidencia, dass man das Projekt des Sozialfitnessstudios uneingeschränkt unterstütze. 30 Tage Frist hat man jetzt, um sich über die Kaufsumme einig zu werden. Man habe auf die 9,5 Millionen jetzt noch 200.000 Euro draufgelegt. Obwohl das Gimnasio Social in den letzten Jahren immer als Zufluchtsort für Obdachlose genannt wird, hat der Ort dennoch eine lange und soziale Tradition im Raval, die weit über diese Funktion hinausgeht. Musik. 80 Jahre existiert dieser Ort bereits als sozialer Treffpunkt. Der Plan ist nun, das Zentrum in eine Kooperative zu überführen, die als Zusammenkunftstreffpunkt für das Stadtviertel mit verschiedenen Funktionen ausgestattet werden soll. Es ist viel von Bereichen die Rede, wie ein Schwimmbad für transsexuelle Frauen und Musliminnen mit Baby, die hier zusammen geschützt diesen Aktivitäten nachgehen können. Auch Boxunterricht soll es geben. Frühling mit Kunst in Barcelona. Für Liebhaber der Fotokunst gibt es in der Stadt einiges zu sehen. Orte sind zum Beispiel das Born CCM, das CC San Andreu sowie das Museo del Disseny. Barcelona Fotografisch zeigt noch bis zum 6. Juni 70 Riesenfotos auf Stelltafeln vor dem Born Museum. Es geht hier um die Rolle der Frauen in der Fotokunst. Im Designmuseum kann man Möbel, Dekorationsobjekte und Zeichnungen bestaunen vom 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert, die Epoche des sogenannten Modernismo, dem Jugendstil, mit Barcelona als eine der Hochburgen dieses Kunststils. Wer Sammelbildchen mag, dem empfehlen wir die Ausstellung zum Thema in der Aarhus-Bibliothek. Es handelt sich um Sammelbildchen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts den bekanntesten Schokoladenmarken beigepackt waren. Erziehung und Politik heißt die Ausstellung im Borne CCM. Per una educación, libertad, Barcelona y la escuela, 1908 bis 1979, die Erziehung im Wandel der Zeit, bis zum 23. Juni zu besuchen. Barcelona Poetisch. Das Festival Barcelona Poesia wird ab dem 7. Mai 12 Tage lang seine Verse über die Stadt ausbreiten. Die Schwingen des Pegasus mit Versen über die Stadt ausbreiten. Bis zum 18. Mai werden daran teilnehmen unter anderem Kai Tempest, Mario Montalbetti, Alba Cid, Enrique Falcón, Arnau Pons, Miren Agur Meabe und verschiedene andere mehr. Ich habe diese Namen vorgelesen, obwohl ich diese Leute nicht kenne, aber die Namen allein klingen schon sehr poetisch. Der Wettbewerb findet zum 24. Mal in Barcelona statt und ist eine Hommage an Felicia Fuster und Joan Triadú anlässlich ihres 100-jährigen Geburtstages. Auch wird es eine spezielle Hommage an den Dichter dieser Stadt, Joan Margarit, geben, der kürzlich verstorben ist. Am letzten Tag wird es im Palau de la Música Catalana das internationale Poesiefestival geben, dieses auch zum 18. Mal. Das wäre dann die 36. Ausgabe dieses Festivals. Hier werden teilnehmen Miren Agur Meabe, Jaume Coll, Mariné, Athena Farrokhzad, Samantha Barenson und Fiston Muanza Mujila. Barcelona Poesie wird seine multidisziplinäre Form beibehalten mit Aktivitäten, die Musik und Verse verbinden, Tanz und Bildhauerei. Eintrittskarten müssen allerdings reserviert werden über Internet, 2 pro Person. Basta mit Las Vegas, Schluss mit Hütchenspiel in Barcelona. Die Stadt Barcelona verabschiedete am Freitag vergangener Woche die endgültige Fassung der Normativa Municipal, des städtischen Erlasses, der ersten in Spanien, die das Öffnen von Bingosälen, Wettbüros und Spielhallen verhindert. 2 Jahre hat das bürokratische Hin und Her gedauert, um das Dekret auf den Weg zu bringen. Wenn also eine Spielhölle schließt, kann nicht automatisch eine neue eröffnet werden, wie bisher. Damit stoppt man die Verbreitung dieses Geschäftsmodells, das ganze Familien in den Ruin und Schulkinder an den Rand der Psychiatrie gebracht hat. Comuns und PSC stimmten für das Dekret, ERC und Junts ebenfalls. PP und Ciudadanos enthielten sich der Stimme. Ada Colau erklärte gegenüber der Presse: Mit diesem Plan wird es nicht eine Spielhölle mehr in der Stadt geben. Dies ist eine Botschaft zur Gesundheitspolitik an die Bürger aus allen anderen Teilen Spaniens. Die durch Glücksspiel hervorgerufenen Verhaltensstörungen und schweren Schäden sind ein schwerwiegendes Gesundheitsproblem, das uns alle betrifft. Auch Frau Janet Sanz, Teniente de Alcalde de Urbanisme, weist auf den Ernst der Lage hin. Für Krankheiten und Verhaltensstörungen anfällige Jugendliche, besonders aus armen Schichten, müssen vor der Spielsucht und ihren Folgen geschützt werden. Elektroroller, sogenannte Patinettes, in Barcelona. Fahrer von Elektrorollern werden jetzt Helme tragen und versichert sein müssen. Schon die Radfahrer auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen sind ja umstritten. Aber bei den Patinettefahrern herrscht große Einigkeit. Alle Parteien im Rathaus stimmten einem Antrag von Ciudadanos zu, die Elektrorollerbenutzer zu verpflichten, Helme, Licht, Klingel bzw. Hupe und eine Versicherung zu haben. Herr Albert Pache, Teniente Alcalde de Seguridad, Stadtrat also könnte man sagen für Sicherheit im Verkehr, kündigte eine Modifizierung des municipalen Erlasses zum Straßenverkehr an, die dies regeln soll. Man wolle damit die Sicherheit auf den Straßen verbessern. Der Vorschlag von RAC, das ist der Automobilverein, man solle Radfahrer und Elektrorollerfahrer zum Fahrunterricht bzw. zur Verkehrserziehung verpflichten, wurde nicht angenommen. Das Mindestalter für Elektrorollerfahrer soll 16 Jahre betragen. Die Höchstgeschwindigkeit der Flitzer darf 25 Stundenkilometer nicht überschreiten. 30 anys de Ràdio Lliure a Barcelona. 30 anys contrabanda FM 91.4. Una veu lliure en un món poc lliure. Terra de ningú ni Mansland. Set City Blues Barcelona. Trotz Pandemie und ökonomischem Niedergang öffneten im vergangenen Jahr dennoch 1700 neue Geschäfte bzw. Firmen in Barcelona. Gleichzeitig schlossen aber 19.000, insofern ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Als Vorbild gilt hier das Restaurant Mustafas in der Calle Ferran, eine Art Edelkebabladen, der vor kurzem geöffnet hat. Diese Zahlen, wie gesagt, erstaunen. Weiß man doch, wie das Rathaus auch bekannt gegeben hat, dass 7,5% aller Geschäfte in Barcelona seit Ausbruch der Covid-Seuche ihre Rollläden definitiv heruntergelassen haben. Thema Knastpolitik. Wieder reiste ERC-Chef Pere Aragonès am Samstag ins Gefängnis von Lledoners, um sich von Oriol Junqueras neue Anweisungen zu holen, wie man mit dem Ultimatum umgehen soll, das man vor wenigen Tagen selbst gestellt hatte. Im Knast kamen zusammen die Herren Jordi Sánchez, Generalsekretär von Junts, und der republikanische Separatistenführer Oriol Junqueras. Zwei Optionen gibt es, entweder auf die Forderungen der Putschdemontisten einzugehen und weiter mit der Kopf-gegen-die-Wand-Politik zu machen, also eine Koalition mit Junts, oder eine Minderheitsregierung bilden mit wechselnden Unterstützern. Thema Frauenfußball. Die Frauen des FC Barça haben am Sonntag ihren historischen Einzug ins Finale der Champions League gefeiert, nachdem sie die Frauschaft von Paris Saint-Germain mit 2:1 besiegt hatten. Die Frauen um Jenny Hermoso werden nun zum Finale nach Göteborg reisen, wo es gegen die Fußballerinnen von Chelsea London geht. Thema böses Spanien gegen gutes Katalonien. 3 Wochen, nachdem der oberste Gerichtshof die Korruptionsanklage gegen die Parlamentspräsidentin Kataloniens, Frau Laura Borràs, eröffnet hat, wurde die Ermittlungsakte jetzt an den TSJC, also an den obersten katalanischen Gerichtshof, weitergereicht. Es geht um die Delikte Verschwendung und Veruntreuung öffentlicher Gelder, Vorteilsnahme im Amt, Fälschung von Dokumenten und Betrug gegenüber Verwaltungsbehörden. Frau Borràs, übrigens glühende Separatistin, soll diese Delikte während ihrer Amtszeit als Direktorin des katalanischen Literaturinstituts verübt haben. Die Frau selber sagt natürlich, das ist ein Angriff gegen Katalonien, das ist ein Angriff gegen die Demokratie. Eine Umfrage, die zweite in diesem Nachrichtenblock Barcelona, wiederum durchgeführt, natürlich von der Cadena Ser und El Periódico. Die Frage lautete: Vertrauen Sie darauf, dass die Verwaltung der Gelder aus den europäischen Covid-Hilfsfonds transparent sein wird? No, nein, 74%. Sie ja, 26%. Großes Misstrauen herrscht also vor. Mühsal der Treppen, besser nicht alt werden in Barcelona. Ein Viertel aller Hochhäuser und Wohngebäude mit mehr als 4 Stockwerken in Barcelona haben keinen Fahrstuhl. Das sind genau 17.700 Wohnblocks oder Wohneinheiten. Nur bei einem Viertel dieser Gebäude wäre es leicht bzw. problemlos, Fahrstühle einzubauen. Auch kämen hier komplizierte Genehmigungsprozeduren, Umbauverordnungen und technisch-administrative Hindernisse auf die Hauseigentümer zu. Das Rathaus hat versucht, Abhilfe zu schaffen. Im Jahr 2020 hat das Rathaus unter Ada Colau allerdings die Installierung von über 100 Fahrstühlen subventioniert, wodurch über 3000 Bewohner und Bewohnerinnen dieser Häuser und besonders alte Menschen die Mühen des Treppensteigens erspart wurden. Zwischen 25% und 50% der Kosten, insgesamt 2,6 Millionen Euro, hat das Rathaus 2020 übernommen. Die meisten Fahrstühle wurden zwischen 2016 und 2021 in den Bezirken Horta Guinardó 146, das ist übrigens der Bezirk, aus dem die Bürgermeisterin kommt, Eixample 140, Nou Barris 108, Ciudad Bella 113 und Sants Montjuïc 87 eingebaut. Noch einmal rumflitzen auf Elektrorollern durch die engen Straßen. Die sogenannte Bewusstmachungskampagne, man könnte das auch Straffeldzug gegen Elektrorollerfahrer und Flitzer in Barcelona nennen, erreichte zwischen dem 19. und dem 25. April ihren Höhepunkt mit einer Rekordzahl an Strafgeldern. Die Guardia Urbana bestrafte in nur einer Woche 1129 Patinettefahrerinnen und Fahrer mit Knöllchen. Es geht darum, die Fahrer dieser sogenannten VUVMEP, das sind die Vehículos de Movilidad Personal, also Fahrzeuge persönlicher Mobilität, zu erziehen, damit sie die neuen Regeln einhalten. Die sind: nicht auf Bürgersteigen fahren, Helm tragen, 25 Kilometer pro Stunde nicht überschreiten, nicht zu zweit fahren oder zu dritt sogar und eine Unfallversicherung vorweisen. Als sein in Barcelona. ¿Cómo está? Wie geht es Ihnen? Heißt das Projekt, das vom Rathaus initiiert wurde. Es richtet sich an Tausende von alten Menschen, die von keinem sozialen Dienst betreut werden. Dabei wurden alle alleinlebenden Menschen vom Rathaus nach ihrem Wohlbefinden und ihren Sozialkontakten befragt. Heraus kam unter anderem, 10% aller über 70-Jährigen leben allein und fühlen sich einsam. Bisher hat noch nie zuvor eine öffentliche Verwaltung eine solche Aktion durchgeführt. ¿Cómo está? Ist ein Pionierprojekt, das Rathaus unter Ada Colau mitten in der Pandemie durchgeführt hat. 70.000 alte Menschen wurden in Barcelona über ihre Erfahrungen mit den Pandemiebeschränkungen befragt. Zuerst war es die Gruppe der zwischen 70 und 84-Jährigen. Laut einem Bericht zu dieser Initiative, der von der Concejala de Salud, Chema Tarafa, veröffentlicht wurde, sagte jeder vierte Befragte aus, dass sich durch die Pandemiebeschränkungen seine emotionale Situation sehr verschlechtert habe. 16% sagen, sie seien trauriger als zuvor. 300 bekennen, sie seien vollkommen vereinsamt und hätten keinerlei Kontakte. Viele dieser Menschen erhielten danach, wenn sie es wünschten, Besuch von sozialen städtischen Betreuungsdiensten. Umfrage Nummer 3, die letzte in diesem Block der Barcelona-Nachrichten, wie immer durchgeführt von der Cadena SER, dem Radio und Periódico de Catalunya. Frage: Werden die Ergebnisse der Regionalwahlen in Madrid Einfluss auf die katalanische Politik haben? Ich erinnere kurz daran, in Madrid bei den Regionalwahlen am vergangenen Dienstag hatte es einen spektakulären Rechtsruck gegeben. Sie ja meinen 52%, nun nein 48%, also fast 50-50. Und schließen möchte ich diesen Block, diesen Informationsblock, mit einem Zitat zum Thema Regierungsmangel in Katalonien. Angesichts des Populismus und der extremen Rechten kann es in Katalonien eine republikanische Mehrheit geben, die Independentista und links ist. Das hat Herr Pere Aragonès gesagt. Der ist Kandidat zur Präsidentschaft Kataloniens. Sie hören Niemandsland 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. Musik 30 Jahre Contrabanda, 30 Jahre freies Radio in der Stadt. Filmkultur und Kinokultur im Niemandsland. Wer den Gefahren und den Unbillen des Altwerdens und des Ganzaltwerdens furchtlos ins Auge blicken will und dabei noch lachen und Spaß haben will, dem empfehle ich eine US-amerikanische Serie, die heißt The Kominsky Method, also die Methode Kominsky, und ja, die ist sehenswert, wie gesagt, für alle, besonders für alte Männer. Alte weiße und alte schwarze Männer, da wollen wir gar nicht so rassistisch sein. Ich erwache jeden Morgen mit dem Gedanken, welcher Teil von mir wird heute nicht funktionieren. Ja, wir sind Passagiere auf Booten, die langsam sinken. Dein sinkt langsam? Bei mir geht's runter wie bei der Titanic. The Kominsky Method, also, ist eine US-amerikanische Comedy-Serie, geschaffen übrigens von Chuck Lorre, die am 16. November 2018 auf Netflix Premiere hatte. Sie handelt von einem in die Jahre gekommenen Schauspieler, der vor langer Zeit kurzzeitig als Schauspieler erfolgreich war. Hauptdarsteller der Serie sind Michael Douglas, Alan Arkin und Sarah Baker und Nancy Travis. Jetzt hör mir mal zu, wir haben alle Angst, weil diese Scheißwelt einem Angst macht. Aber wir kommen da durch, weil wir nicht allein sind. Wen sollte ich schon haben? Mich, du Vollpfosten! Baby, hold on to me. Hör schon auf, Norman, du bist nur deprimiert. Das geht vorbei. Es geht vorbei. Am 17. Januar 2019 wurde die Serie um eine zweite Staffel verlängert, die am 25. Oktober 2019 auf Netflix erschien. Im Juli 2020 wurde eine finale dritte Staffel bestellt. Die Synchronisation der Serie wird bei der VSI Synchron nach Dialogbüchern und unter der Dialogregie von Andreas Pollack in Berlin erstellt. Ist ja sehr wichtig. Ich rate jedem, die Serien auch, zumindest teilweise, wenn es geht, im Original zu sehen, wenn man des Englischen natürlich gut mächtig ist. Fucking bitch. Father! I know you're in there! Sandy, open the door! $10 million, five if you tell me. I brought a lawyer. So I should have a secret from my husband. Sandy, I have no idea what's going on! Was da sehr toll ist, ist die Situationskomik und wie gesagt, da bleibt einem nichts erspart, besonders den alten Männern, also von Prostata über Impotenz und Bruchbändern und plötzlich nicht mehr aus dem Bett kommen und all das, kann man da sehr bärbeißig und mit sehr viel wirklich bissigem, grimmigem Humor sich zu Gemüte führen. Viel Spaß beim Schauen. Übrigens Michael Douglas als Uraltknacker, einfach klasse, muss man sagen. Selbst wenn es Filme gibt, wo man ihn nicht mochte oder nicht mögen durfte oder sollte. Der Kerl ist klasse, besonders jetzt uralt, in seiner Uralt-Version. Jo! Und nun hat Bammel das Wort mit seiner Bambule auf der Leinwand. Ich glaube, der hatte ein altes Gerät aufgebaut zu Hause. Das werden wir uns gleich mal anhören. Bammel! dieses Geräusch, das ihr hört, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, kommt von einer 16mm Kamera aus meiner Sammlung. Herzlich willkommen zur wöchentlichen Ausgabe von Bambule auf der Leinwand. Auf der großen Leinwand, ich habe mal angekündigt, dass ich nur Filme bespreche, die auf der großen Leinwand zu sehen sind. Heute machen wir eine Ausnahme, aber es geht immer um das Thema Kino und Filmsterben, also um große Leinwand, aber leider läuft der Film im Moment nicht in einem aktuellen Kino. Ich habe mir überlegt, dass ich diesen Film einmal vorstelle, weil er mir einfach ausgesprochen gut gefallen hat. Dedi hat mir die Möglichkeit gegeben, vielen Dank an dich, Dedi, an Radio Niemandsland, an Kontrabanda FM, der jetzt, der Sender ist jetzt 30 Jahre alt, der Sender oder die Senderinnen, keine Ahnung. Und ich möchte euch gerne ein bisschen von diesem Film berichten mit dem schönen Titel Cinema Mon Amour. Worum geht's? Ich habe dieses Geräusch an den Anfang meines Beitrags gelegt, weil es ist so ein typisches Geräusch, um darzustellen, wie Kino früher funktioniert hat, nämlich mechanisch. Wer jemals in seinem Leben in den letzten 50 Jahren einen Filmvorführungsraum betreten hat in einem Kino, der weiß, dass das so ein heißer, stickiger, dunkler Raum war, in dem so ein armes Schwein irgendwie eine schwere Arbeit verrichtet hat, mit Maschinen, die aussahen wie Monstren, große, gusseiserne Maschinen mit einem riesigen Bauch auf dem Buckel, in dem eine Lichtröhre eingesperrt ist, die einen Lichtstrahl durch eine feine Mechanik wirft, die einen 35mm Filmstreifen mit einer Geschwindigkeit von 24 Bildern pro Sekunde durch eine sehr komplexe Mechanik zieht. Und genau darum geht's in diesem Film. Denn in den letzten 10, 12, 13 Jahren wurden die meisten Kinos umgestellt von analogem Kino, also von diesen Maschinentechniken, auf digitales Kino. Das heißt, man bekommt eine Festplatte geliefert, auf der ein Film ist und im weniger optimalen Fall eine DVD oder der Film wird sogar direkt vom Kino über den Verleiher gestreamt. Wie das funktioniert, das mag ich im Detail nicht erklären, aber eine Mechanik kann ich gut erklären, weil das war fast 20 Jahre meines Lebens mein Beruf. Ich werde euch das heute nicht so genau erklären, aber ich werde euch den Film erklären, der das ganz schön zum Thema gemacht hat. Es geht um den Film Cinema Mon Amour, wie gesagt. Die Regisseurin heißt Nathalie Regas, 2018 hier in Barcelona gedreht. Ungefähr eine Stunde lang ist ein Dokumentarfilm, in dem die Folgen dieser Umstellung von digital auf analog sehr schön dokumentiert werden. Und einige der Kinos, die sich diese sehr kostspielige technische Umstellung nicht mehr leisten konnten, die wurden eben geschlossen. Ich teile nicht die Meinung der Filmemacherin, dass das zu einem großen Kinosterben geführt hat. Kinosterben hat es schon öfter gegeben in der 100-jährigen Kinogeschichte, aber es ist eben so, dass dabei einige der schönsten Seele über die Leinwand, sage ich schon, über die Klinge gesprungen sind. Und das wird hier in diesem Film dokumentiert, ausgehend von der Schließung des Renoir Les Corts im Jahr 2012. Und vielen weiteren Kinos, die dann im Anschluss daran diese technische Umstellung einfach sich nicht mehr leisten konnten oder gesagt haben, die Zukunft des Kinos sieht anders aus, die gefällt mir nicht. Es kommen ganz viele interessante Leute zu Wort, unter anderem der Filmvorführer vom Renoir, berühmte Filmregisseure wie Juan Antonio Bayonas oder Ventura Pons fällt mir da jetzt direkt ein. Aber auch viele Leute, die in der Kinoszene von Barcelona sehr aktiv sind, auch immer noch und die viel für die bewegten Bilder auf der Leinwand getan haben. Das Ganze ist ein bisschen melancholisch, teilweise sogar recht kitschig, aber sehr informativ und ganz toll anzuschauen, wenn man sich ein bisschen für die Kinolandschaft dieser Stadt interessiert und für die technische Umstellung innerhalb der modernen Kinolandschaft. Und das fand ich eben sau spannend. Deswegen empfehle ich euch diesen Film. Wo ist der Film zu sehen? Leider nicht im Kino, sondern ich habe ihn gesehen bei Filmin. Das ist eines meiner Lieblings-Streaming-Portale. Es gab eine Ausstrahlung bei TV Tres, dort kann man auch einen Trailer anschauen. Und wenn man ein bisschen im Netz guckt, dann findet man ihn auch bei anderen Adressen. Aber mir persönlich gefällt einfach auch FilmIn total gut, weil das wirklich ein Forum ist für Filmliebhaber, wo wirklich viele tolle Filme ausgestrahlt werden. Und wer sich da noch nicht registriert hat, der sollte das schleunigst mal für einen Monat gratis machen. Auch um den Film Cinema Mon Amour anzuschauen. Ein Dokumentarfilm über das Kinosterben in Barcelona und in der heutigen Zeit der Pandemie umso wichtiger denn je. Ich danke euch, dass ihr mir ein paar Minuten euer Ohr geschenkt habt und ich hoffe, ihr schaut euch den Film an. Diesmal nicht auf der großen Leinwand, sondern im Home Cinema oder im Home Office. Und ich wünsche euch eine bewegte und schöne Kinowoche. Danke fürs Zuhören. Danke dir auch, Bammel. Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Verehrte Hörerschaft, wir verabschieden uns. Ich hoffe, das Niemandsland von heute für die Woche vom 3. bis zum 10. Mai hat Ihnen gefallen. Bleiben Sie an den Radiogeräten. Es gibt noch mehr hörenswerten Stoff, Sendestoff hier auf Kontrabande FM 91.4 in Barcelona. Nachzuhören die heutige Sendung unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss, adeo. Nach Hause.